Der Trimrudergeist. Sie können sich also, ganz egal, was für eine Schwierigkeit oder was für ein Problem Sie haben, selbst befähigen, indem Sie auf die ein oder andere Weise die Initiative übernehmen. Seien Sie empfindsam, weise und sorgfältig im Hinblick auf das Timing. Tun Sie aber etwas. Vermeiden Sie es, zu klagen, zu kritisieren oder negativ zu sein. Hüten Sie sich besonders davor, sich selbst von Verantwortung freizusprechen und einfach den anderen die Schuld für Misserfolge zu geben. Wir leben in einer Kultur, in der das sehr häufig ist. Immerhin 70% der Teilnehmer an der XQ-Befragung sagten, die Leute in ihrer Organisation neigten dazu, anderen die Schuld zu geben, wenn etwas schief geht. Selbst die Verantwortung zu übernehmen bedeutet also, gegen den Strom zu schwimmen. Die Initiative zu ergreifen setzt voraus, dass man eine Vision hat, einen Standard, der erfüllt, oder eine Verbesserung, die erreicht werden soll. Es erfordert eine gewisse Disziplin beim Handeln. Und dass Sie sich der Sache von Herzen und mit Leidenschaft widmen und sich dabei von Ihrem Gewissen oder Ihren Prinzipien leiten lassen, für ein Ziel, das es wert ist. Tom Peters beschreibt die Trimruder-Mentalität wie folgt. Sieger sind, das ist kein Scherz, geradezu vernarrt in miese Jobs. Weshalb? Weil solche Jobs ihnen enorm viel Raum geben. Niemand interessiert sich dafür, niemand blickt ihnen über die Schulter, niemand redet ihnen hinein. Sie sind ihr eigener Herr. Sie können sich die Hände schmutzig machen, Fehler machen, Risiken eingehen, Wunder vollbringen. Die häufigste Klage von Leuten ohne echte Motivation lautet, sie hätten nicht den Raum, um irgendetwas Tolles zu tun. Doch darauf sage ich stets Quatsch. Ergo, freuen Sie sich über die kleinen oder lästigen Aufgaben, die niemand anders will. Suchen Sie nach ihnen. Diese Aufgaben sind eine Lizenz, um sich selbst mehr Entscheidungsbefugnis zu erarbeiten. Ob es nun das Redesign eines Produktes ist oder die Planung eines Selbsterfahrungswochenendes für einen Klienten, Sie können daraus etwas Grandioses, Glorreiches und Tolles machen. Vor Jahren war ich Verwaltungsassistent des Rektors einer Universität. Er war in vieler Hinsicht diktatorisch und kontrollierend, ging immer davon aus, er wisse, was am besten sei und traf alle wichtigen Entscheidungen selbst. Er war aber auch ein Visionär, ein brillanter, talentierter Mann. Doch er behandelte alle wie Laufburschen. Besorgen Sie mir dies, bringen Sie mir jenes. Als hätten sie keinen eigenen Verstand. Das ernüchterte diese hochqualifizierten und sehr motivierten Männer und Frauen allmählich und ihre Befähigung nahm immer mehr ab. Sie standen auf den Korridoren der Verwaltung herum und beklagten sich über den Rektor. »Es ist nicht zu fassen, was er sich jetzt wieder geleistet hat. Ich muss Ihnen unbedingt das Neueste erzählen. Das finden Sie schlimm? Warten Sie, bis Sie hören, was er in unserer Fakultät gemacht hat. Das habe ich wirklich noch nie gehört. So eingeengt habe ich mich noch bei keinem Job gefühlt. Die ganzen dämlichen Regeln, diese Bürokratie. Das alles zieht mich total nach unten.« Sie verbrachten Stunden damit, sich gegenseitig ihr Leid zu klagen. Dann gab es da Ben. Er machte es einfach anders und begann gleich mit der dritten Ebene der Selbstbefähigung und der Initiative. Obwohl er auch wie ein Laufbursche behandelt wurde, entschied er sich, bei einen Vorschlag machen anzufangen. Er beschloss, der beste Laufbursche weit und breit zu werden. Das brachte ihm Glaubwürdigkeit ein. Ethos. Dann antizipierte er die Bedürfnisse des Rektors und die Gründe für seine Laufburschenaufträge. Mal sehen, warum will er diese Informationen? Er bereitet sich auf eine Besprechung mit Leuten vom Ministerium vor und will, dass ich Daten dazu zusammenstelle, wie die Sicherheitsleute auf dem Campus ausgerüstet sind. Er steht wegen unseres Vorgehens unter Beschuss. Ich glaube, ich werde ihm bei der Vorbereitung auf diese Besprechung helfen. Ergänzen Sie Ihren Chef, statt ihn zu kritisieren. Bei einer Vorbesprechung präsentierte Ben zunächst die gewünschten Daten, die er zusammengetragen hatte. Im zweiten Schritt lieferte er eine Analyse der Daten und darauf aufbauende Vorschläge. Der Rektor sah mich sprachlos an. Dann wendete er sich wieder Ben zu und sagte: »Ich möchte, dass Sie auch zu der Besprechung mit den Leuten vom Ministerium kommen und ihnen Ihre Vorschläge unterbreiten. Ihre Analyse ist brillant. Sie haben genau antizipiert, was wir brauchen.« Alle anderen des Teams hatten sich stillschweigend verschworen, darauf zu warten, dass man ihnen sagt, was sie tun sollten. Ben nicht. Er hatte Führung ausgeübt, indem er sich in die Lage des Rektors versetzt und herausgefunden hatte, was dieser wirklich wollte und brauchte. Er fing auf einer vergleichsweise niedrigen Position an, doch schon bald hielt er regelmäßig Präsentationen vor Leuten vom Ministerium. Ich arbeitete 4 Jahre lang als Assistent jenes Rektors. Am Ende des 4. Jahres war Ben die Person, die an der Universität den 2. Einfluss hatte, obwohl er die akademische Hierarchie nicht durchlaufen hatte. Der Rektor traf keine wichtigen Entscheidungen mehr, ohne es vorher mit Ben zu besprechen. Als Ben dann in den Ruhestand trat, wurde ein Preis gestiftet, der seinen Namen trug. Weshalb? Weil er Vertrauenswürdigkeit vorgelebt hatte, Loyalität gegenüber der Universität und die Bereitschaft, alles zu tun, was nötig war. Ich glaube, Ben verstand, dass es völlig nutzlos ist, sich Veränderungen herbeizusehnen. Können Sie durch diese Geschichte erkennen, dass Führung eine Frage der freien Wahl werden kann? Und dass auch Sie der Führer Ihres Chefs werden können, so wie Ben? Wenn wir sagen, dass Führung eine Frage der freien Wahl ist, bedeutet das im Wesentlichen, wir können wählen, welche Ebene der Initiative wir als Antwort auf die Frage, was ist das Beste, was ich unter diesen Umständen tun kann, praktizieren wollen. Sie werden immer wieder Entscheidungen im Hinblick auf die 7 Ebenen der Initiative treffen müssen. Zu wissen, welche dieser Ebenen jeweils die richtige ist, was wir tun sollten, wie wir es tun sollten, wann wir es tun sollten und was vielleicht am wichtigsten ist, warum wir es tun sollten, verlangt gute Urteilskraft und Weisheit. Es erfordert den Einsatz aller 4 Intelligenzen. Die Frage nach dem Warum beschäftigt gewöhnlich unsere spirituelle Intelligenz. Denn bei ihr geht es um unser Wertesystem, die Quelle der Motivation. Die Frage, was wir tun sollten, spricht im Allgemeinen unsere mentale Intelligenz an, da wir dabei analytisch, strategisch und konzeptuell denken müssen. Die Fragen nach dem Wann und dem Wie schließlich richten sich an unsere emotionale Intelligenz. Denn dabei müssen wir das Umfeld lesen, die geltenden kulturellen und politischen Normen spüren und unsere eigenen Stärken und Schwächen erkennen. Bei der Ausführung unserer Absichten und der taktischen Umsetzung des Wie kommt dann auch die physische Intelligenz ins Spiel. Wenn Sie durch alle 7 Ebenen hindurch mit Weisheit initiativ werden, wird Ihr Einflussbereich immer größer werden, sodass er schließlich Ihren gesamten Job umfasst. Und wenn Ihr Einflussbereich sich ausdehnt, wird fast immer auch Ihr Interessenbereich wachsen. Führer vom Trimrudertyp sind konstant, wie Leuchttürme, nicht wie Wetterfahnen. Sie sind beständig, zuverlässige Lichtquellen, sie hängen ihr Mäntelchen nicht nach jedem gesellschaftlichen Wind. Wenn du der Welt dein Bestes gibst, könntest du verletzt werden. Gib der Welt trotzdem dein Bestes, sagte Mutter Teresa. Wenn Sie auf diese Weise die Initiative ergreifen und dabei von innen nach außen vorgehen, werden die Leute in den offiziellen Positionen immer mehr Zutrauen zu ihrem Charakter und ihrer Kompetenz entwickeln. Auch das Vertrauen wird wachsen. Es kann fast nicht ausbleiben, dass Sie immer höhere Ebenen der Initiative und der Befähigung in Ihren Job einbauen wollen. Dann werden Sie der Führer Ihres Chefs und ihr Chef wird ganz von selbst Teil eines Teams, das sich untereinander ergänzt, als dienender Führer.